Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Sie da draußen im Auto, beim Abendessen oder wo auch immer Sie gerade sind, was auch immer Sie gerade machen, Sie sind bares Geld wert. Die Werbewirtschaft wünscht sich nichts sehnlicher, als alles über Sie zu erfahren. Je mehr die Unternehmen von Ihnen und Ihren Gewohnheiten wissen, desto genauer können Algorithmen dafür sorgen, dass Sie zum Kauf oder zur Wahl bestimmter Parteien angeregt werden. Das Ausnutzen dieser Daten sorgt in letzter Zeit immer wieder für Skandale. Jetzt kam raus, dass eine Dating-App aus den USA den HIV-Status seiner Nutzer weitergab. Und am Wochenende wurde über die Geschäfte zwischen der Deutschen Post und den Parteien CDU und FDP diskutiert. Und dann ist da noch Facebook, die sowieso alle Infos sammeln, die sie kriegen können. Das alles ist einigermaßen abstrakt, solange wir nicht genau hinschauen, was die Unternehmen von uns abfischen. Markus Schuler, unser ARD-Korrespondent im Silicon Valley, hat die Feiertage genutzt, sich von Facebook sagen zu lassen, was sie über ihn gespeichert haben. Wenn ich ehrlich bin, hat mir Facebook nie wirklich gefallen. Ich habe auch schon mal mein Konto gelöscht. Ich glaube, 2013 war das. Und dann habe ich nach einem Jahr wieder ein neues Facebook-Konto angelegt. Es geht da nicht ohne. Meine Freunde sind dort, Familie, Bekannte, Kollegen. Was? Du bist nicht bei Facebook? Ich lade mir gerade meine Daten runter. Und Einstellungen geht das. Ganz unten in blauer Schrift steht Download a copy of your Facebook data. Wow, okay, da steht dann, wann ich mein Konto bei Facebook registriert habe, nämlich am 11. Januar 2014 um 2.55 Uhr Pazifikzeit und dann Geburtsdatum, Arbeitsplätze, all das, was ich eigentlich eingetragen habe. Wow, und dann natürlich alles, was ich an Gruppen auf Facebook jemals geliked habe, also für gut befunden habe. Mein Lieblingsfußballteam steht dort drin, welche Webseiten ich noch gut finde, welche Fernsehsendungen, in welchen Gruppen ich überall Mitglied bin. Da ist mein ganzes Telefonbuch aus meinem Smartphone auch abgespeichert. Alle Telefonnummern all meiner Bekannten, Freunde, Geschäftskontakte und so weiter. Auch nicht schlecht. Insgesamt habe ich in meine Timeline-Fotos in den vergangenen 4 Jahren nur schlappe 92 Fotos hochgeladen, steht dort. Dann Videos. Alle Nachrichten sind hier gespeichert, die ich über den Facebook Messenger ausgetauscht habe. Hier wird's spannend. Also, wenn ich mich bei Facebook einlogge, egal ob über die Facebook-App oder am PC, das wird alles genau gespeichert. Und zwar hier steht zum Beispiel, dass ich mich am Montag, dem 26. März um 4.42 Uhr nachmittags eingeloggt habe, mit folgender IP-Adresse und ich habe den Firefox-Browser von Mozilla benutzt. Bin ich jetzt überrascht, wie viele Daten Facebook über mich gespeichert hat? Nein, natürlich nicht. Das Geschäftsmodell von Facebook basiert auf einem Tauschgeschäft. Ich gebe meine Daten, dafür bietet mir Facebook eine Dienstleistung. Sie lautet, ich kann mich mit meinen Freunden in einem extra Raum des Internets austauschen. Dafür erlaube ich Facebook, dass es meine Daten nutzen darf, um mir Werbung einzuspielen, die auf mich angeblich zugeschnitten ist. Und Facebook weiß eine Menge über mich. Alles, was ich schreibe oder gut finde in dem Netzwerk. Es weiß, wie alt ich bin, wo ich wohne, ob ich politisch eher liberal oder konservativ bin. Nur noch meine engsten Freunde wissen so viel über mich. In all den Jahren habe ich das Marketing-Bla von Facebook quasi ausgeblendet, von wegen alle Menschen verbinden, wir sind eine große Community. Ich finde, das alles ist ein ziemlich großer Bullshit, weil man es dem Unternehmen und seinem CEO Mark Zuckerberg einfach nicht abnimmt. Und erst recht nicht nach dem Skandal um Cambridge Analytica. Ich finde das auch total okay. Ich bezahle Zuckerberg nicht mit Euro, Dollar oder Bitcoins, sondern mit meinen Daten. Markus Schuler im Zeitfragen-Magazin. Ihr Rating kann darüber entscheiden, ob wir einen Kredit bekommen und wie teuer der dann ist. Die Schufa ist die mit Abstand größte und bekannteste Wirtschaftsauskunftei in Deutschland, hat Daten über mehr als 67 Millionen Menschen gespeichert. Der Ruf nach mehr Transparenz wiederholt sich deshalb mit großer Regelmäßigkeit. Zuletzt scheiterte eine Verbraucherin im Jahr 2014 vor dem Bundesgerichtshof mit dem Versuch, eine Offenlegung der sogenannten Formel zu erstreiten, mit der die Schufa die Kreditwürdigkeit von Verbrauchern berechnet. Jetzt gibt es einen neuen, unkonventionellen Ansatz, hinter die Kulissen des umstrittenen Verfahrens zu blicken, per Datenspende. Jakob Schmidt. Das ist Saskia. Und das ist Ihr neuer Fernseher, den sie in Raten abbezahlen möchte. Und das ist Herr Müller. Er möchte gern den Fernseher an Saskia verkaufen. Damit das nötige Vertrauen zwischen den beiden entstehen kann, gibt es die Schufa. Ausschnitte aus einem Imagefilm, mit dem die Schufa ihre Funktionsweise erklärt. Als neutrales Medium, das Kreditgebern bewerten hilft, ob sie einem Kunden vertrauen können oder eben nicht. Nach welcher Formel sie das aber berechnet, ist ein Geschäftsgeheimnis. Ein Großraumbüro in Berlin-Mitte. Hier sitzt die Open Knowledge Foundation, eine NGO, die sich für offene Daten einsetzt. Zuletzt etwa mit dem Projekt Frag den Staat, das Bürgern die Anfrage von Informationen bei Behörden erleichtert. Ich habe gerade Post bekommen für Frag den Staat. Unterlassung rufschädigender Äußerung. Ein ganz normaler Freitag. Arne Semsrott ist auch Mitverantwortlicher für das jüngste Projekt, Open Schufa. Da geht es darum, die Schufa zu knacken. Wir wollen den Algorithmus, den die Schufa benutzt, um den Basisscore zu erstellen. Wir wollen den reverse-engineeren. Wir wollen ihn also rekonstruieren. Gleichzeitig wollen wir schauen, ob unser Ansatz des Datenaktivismus, möglichst viele Menschen schließen sich zusammen und spenden gemeinsam ihre Daten, um etwas herauszufinden, ob dieser Mechanismus funktionieren kann. Mit einer sogenannten Datenspende sollen möglichst viele Menschen dem Projekt anonymisierte Versionen ihrer persönlichen Schufa-Daten zur Verfügung stellen. Wenn das genug tun, könnte das Rückschlüsse auf die geheime Formel zur Errechnung der sogenannten Scores ermöglichen, also Wahrscheinlichkeitswerten für ein zuverlässiges Kreditnehmerverhalten. Man kann einmal im Jahr kostenlos nach dem Bundesdatenschutzgesetz die eigene Auskunft beantragen, nicht nur bei der Schufa, sondern auch bei anderen Auskunftsteilen. Und dann bekommt man zum Beispiel diese Tabelle. Da sehen wir, dass die Schufa Scores hat in verschiedenen Bereichen. Das heißt, das sind Schufa-Scores zum Beispiel für Banken, für Telekommunikationsunternehmen. Je nachdem, welches Unternehmen dann bei der Schufa anfragt, kriegt sie unterschiedliche Daten über mich. Wer beim Open Schufa-Projekt mitmacht, kann auch noch mehr von sich preisgeben. Zum Beispiel Geschlecht, Wohnort oder die Häufigkeit von Umzügen. Aber wir brauchen gar nicht unbedingt nur diese zusätzlichen Angaben. Allein die Tabellen sind schon interessant, weil wir dann Abhängigkeiten innerhalb dieser Scores herausfinden können. Mehr als 40.000 Euro haben die Aktivisten gemeinsam mit einer weiteren Initiative per Crowdfunding gesammelt. Bis Mitte Mai wollen sie damit eine App entwickeln, die die Übermittlung von Schufa-Auskünften einfach und anonym ermöglichen soll. Die Schufa selbst verurteilt die Initiative klar. Unter der Bedingung, zunächst ein einstündiges Hintergrundgespräch führen zu können, erklärt sich deren Sprecher Ingo Koch zu einem Interview bereit. Es gibt ja den zentralen Vorwurf der Intransparenz und der ist schlichtweg falsch. Die Schufa ist streng reguliert. Wir sind unabhängig behördlich beaufsichtigt. Die Berechnungsmethode haben wir den Datenschutzaufsichtsbehörden gegenüber offengelegt, und zwar allen Ländern und auch dem des Bundes. Das Verfahren wird zudem regelmäßig durch unterschiedliche wissenschaftliche Einrichtungen überprüft und die Ergebnisse stellen wir der Aufsicht auch entsprechend zur Verfügung. Koch verweist außerdem auf einen Ombudsmann, der im letzten Jahr lediglich 39 begründete Korrekturanfragen der Verbraucher aufgrund einer falschen Datenbasis bestätigt habe. Das müsse man ins Verhältnis zu 140 Millionen bearbeiteten Vorgängen setzen. Was der Pressesprecher dabei nicht erwähnt? Die Zahl der anerkannten Widersprüche könnte auch deshalb verhältnismäßig niedrig sein, weil die Berechnungsgrundlagen für Konsumenten eben nicht nachvollziehbar sind und es damit an Anhaltspunkten für Widersprüche fehlt. Nicht einfließen tun solche Dinge wie Herkunft, Gehalt oder Vermögen, denn das wäre die Diskriminierung, zum Beispiel wenn Leute einfach aufgrund ihrer Herkunft anders bewertet werden würden oder zum Beispiel der Geringverdiener, der gerade hier bei uns auch die höchsten Scores erreichen kann, einfach aufgrund seines Zahlungsverhaltens. Eine Veröffentlichung der Formel lehne man vor allem aber auch aus Angst vor Missbrauch ab. Das ist ein Öffnen von Tür und Tor für Manipulation und Missbrauch zum Schaden der Allgemeinheit. Wenn nun jedermann weiß, was muss ich tun, um meinen Score manipulativ in eine Richtung zu entwickeln, in der er der Faktenlage nach ja nicht ist. Arne Semsrott von der Open Schufa-Kampagne kann mit dieser Argumentation wenig anfangen. Ich bin davon ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es tatsächlich so einfach sein sollte, diesen Scoring-Algorithmus der Schufa zu manipulieren, dann hat die Schufa ein ziemlich großes Problem. Aber dann sind nicht wir das Problem, sondern dann ist dieser Algorithmus das Problem. Es liegt in der Natur der Sache, dass die zahlreichen Thesen über den Algorithmus weder beweisbar noch widerlegbar sind. Zum Beispiel, ob die Anzahl der Umzüge, die ein Mensch hinter sich hat, ein Faktor sein könnte, die Anzahl der Kreditkarten oder ob Frauen generell besser abschneiden als Männer. Genau darüber erhoffen sich Arne Semsrott und das Team jetzt Erkenntnisse. Wie schafft ihr das nötige Vertrauen bei den Leuten, die Daten spenden sollen? Die Software, die wir einsetzen, die wird Open Source sein. Das heißt, von allen Leuten überprüfbar, wie wir das machen. Wir setzen darauf, dass die Datenspende an sich verschlüsselt ist, dass wirklich niemand in diesem Bereich der Übermittlung reinschauen kann. Und wir speichern die Daten sicher. Schon für den Sommer hoffen die Initiatoren dann auf erste Ergebnisse. Es gehe nicht darum, Kreditauskunfteien wie die Schufa generell in Frage zu stellen, sagen sie, sondern um Grundsätzliches. Uns geht es um die weiteren gesellschaftlichen Zusammenhänge in Bezug auf Transparenz von Algorithmen. Und das bedeutet, dass bestimmte mathematische Zusammenhänge, die über unser Leben entscheiden oder mitentscheiden, auch so gestaltet werden, dass wir wissen, wie die funktionieren. Wir wollen die Grundlagen dafür liefern, dass wir eine gute politische Debatte darüber haben können. Sagt Arne Semsrott im Beitrag von Jakob Schmidt, den Sie auch auf deutschlandfunkkultur.de finden oder in unserer App der DLF Audiothek. Ende Mai tritt im Übrigen die neue europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft, die explizit eine vollautomatisierte Entscheidung durch Algorithmen verbietet, wenn diese gegenüber einem Verbraucher eine, Zitat, rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Die Schufa wird davon wohl nicht direkt betroffen sein, denn ihre Scoring-Werte sind lediglich Empfehlungen ohne bindenden Charakter. Was aber, wenn der Staat, und da kommen wir zum nächsten Beitrag, auf Daten zurückgreift, um die Zuverlässigkeit seiner eigenen Bevölkerung zu vermessen? ARD-Korrespondent Axel Dorloff berichtet aus China. Murong Xuezhen hat keinen guten Stand bei Chinas Behörden. Als Blogger, Romanautor und Dissident kritisiert er immer wieder das System der Zensur. Der 43-Jährige gilt als Störfaktor. Und wenn man ihn auf einen Espresso in einem Café in Peking trifft und zum Thema Überwachung befragt, verfinstert sich sein Gesichtsausdruck. Grund dafür, China arbeitet an einem sogenannten Sozialkreditsystem für seine Bürger. Chinas Regierung will seine 1,4 Milliarden Bürger künftig besser und effizienter kontrollieren. Die Führung in Peking hat verstanden, dass die alten Werkzeuge der Kontrolle nicht mehr greifen. Aufenthaltsregistrierung, Polizei, Personenspitzel. Das reicht nicht im digitalen Zeitalter der sozialen Medien. Um das System der sozialen Kontrolle entsprechend weiterzuentwickeln, schafft der Staat ein Sozialkreditsystem. Es ist Teil einer totalitären Internetgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Die Idee dahinter ist radikal und einfach. Fast jede Handlung der Bürger hinterlässt Spuren im Netz. Der Staat sammelt so viele Daten wie möglich, trägt sie zusammen und wertet sie aus. Jeder Mensch bekommt ein Punktekonto und auf dieser Grundlage kann der Staat dann bestrafen oder auch belohnen. 750 Kilometer südlich von Peking, die Stadt Xuzhou. In einem gläsernen Hochhaus sitzt der chinesische Software-Riese King Di. Experten entwickeln hier eine Software-Plattform für das chinesische Sozialkreditsystem. Zhang Chengwei ist Vize-Geschäftsführer und IT-Spezialist. Er sitzt vor seinem Laptop und präsentiert stolz das eigene Produkt auf der Großleinwand. Entwickelt für die Stadt Rongcheng in der Provinz Shandong. Die zentrale Funktion dieser Plattform ist das Sammeln aller Daten der öffentlichen Verwaltungen und Institutionen. Wir managen die Daten und werten sie aus. Die Regierung kann sie dann nutzen. Für diese Plattform liefern mehr als 50 Regierungsstellen ihre Daten. Die angeschlossenen Behörden senden über die Plattform Informationen über ihre Bürger. Familienstand, Strafregister, Verkehrsdelikte, Kredithistorie, Informationen der Finanzbehörden und der Sozialkassen. Das passiert gerade überall in China. Mehr als die Hälfte der Lokalregierungen sind dabei, so ein System aufzubauen. Manche schneller, manche langsamer. Rongcheng war eine der ersten Städte, die sich damit befasst haben. Andere sind noch in der Planungsphase. Bis 2020 soll in China ein umfassendes Sozialkreditsystem aufgebaut werden. Für die Stadt Rongcheng haben die Entwickler die Bewertungsskala A, B, C und D eingeführt, erklärt IT-Spezialist Zhang Chengwei. Diejenigen mit der Bewertung A stehen auf der roten Liste, die anderen auf der schwarzen Liste. Die aus der roten Liste werden bevorzugt behandelt, zum Beispiel bei Zulassungen für Schulen, bei sozialen Leistungen und auch bei Versicherungen. Die aus der C-Gruppe werden täglich kontrolliert. Sie bekommen schriftliche Hinweise über bestimmte Einschränkungen. Das kann zum Beispiel die Kürzung von sozialen Hilfen sein. Die unterste Klasse ist D. Diese Leute dürfen keine Führungspositionen mehr besetzen, bekommen bekommen Leistungen gestrichen und haben keine Kreditwürdigkeit mehr. Besonders schwer dürften es bald Menschen wie der kritische Autor Murong Xie-Zun haben. Denn auch wer in den sozialen Medien die Partei kritisiert, bekommt Minuspunkte und muss mit Konsequenzen rechnen. Am meisten Angst macht mir, dass auch deine Kommentare im Internet Einfluss auf deinen Sozialkredit haben werden. Bei Leuten wie mir, denen man schon viele Konten in den sozialen Medien gesperrt hat, besteht doch kein Zweifel. Wir gehören zu den großen Verlierern eines Sozialkreditsystems. Aber habe ich in China irgendwelche Möglichkeiten, was dagegen zu tun? Nein, ich habe keine Wahl. Die Führung in Peking möchte seine Bürger zu moralisch einwandfreien Menschen erziehen. Das chinesische Big Data Projekt ist in Größe und Ausmaß weltweit konkurrenzlos. Kein anderes Land treibt es so radikal voran, seine Bürger im digitalen Zeitalter zu überwachen und zu kontrollieren. Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.